Und um 16 Uhr im Schulfunk für alle die Sendung Schwarze Ware für Amerika, Heinrich Heine und die Sklavenschiffe. Nach dieser kurzen Übersicht nun Sprüche zum Angstmachen. Jedes Mal, wenn der Willi etwas tat, was der Mutter nicht gefiel, sagte die Mutter: Willi, der schwarze Mann wird dich gleich holen. Oder: Willi, der große Hund wird kommen und dich beißen. Der Willi dachte oft an den schwarzen Mann und an den großen Hund und malte sich aus, wie die beiden wohl aussehen mochten. Den großen Hund stellte sich der Willi sehr wild vor, mit Borstenhaaren und Feueraugen, mit einer Teufelszunge und Vampirzähnen. Den schwarzen Mann stellte sich der Willi sehr groß vor und sehr breit, mit riesigen Händen und grünen Augen im krebsroten Gesicht. Einmal saß der Willi in seinem Zimmer und zerlegte den Wecker. Er wollte nachschauen, warum der Wecker läuten konnte. Willi weiß genau, dass es verboten ist, den Wecker auseinanderzunehmen. Aber weil es doch so interessant und spannend ist, tut er es trotzdem. Er hofft, dass seine Mutter ihn nicht erwischt, denn sie wird wütend werden und sagen: Willi, wenn du dich nicht endlich besser benimmst, dann holt dich der schwarze Mann. Dann beißt dich der große Hund. Eigentlich ist die Mutter nicht böse, auch nicht gemein. Sie reagiert nur so, wie viele Mütter und Väter es tun, wenn ihre Kinder nicht gehorchen. Mit Sprüchen zum Angstmachen. Wenn du nicht artig bist, dann passiert was. Wenn du den Teller nicht endlich leer isst, dann bekommst du heute nichts anderes mehr. Der Vater ist ungeduldig. Er muss seine Tochter Anja in den Kindergarten bringen und danach ins Büro fahren. Sie aber sitzt verschlafen am Tisch, rührt in ihrem Müsli herum und guckt in die Luft. Fertig angezogen ist sie auch noch nicht und die Kindergartentasche liegt immer noch oben in ihrem Zimmer. Wenn du weiter so rumtrödelst, dann geh ich weg und lass dich allein zu Hause. Wir müssen jetzt wirklich los. Nun beeil dich doch mal ein bisschen. Also, jetzt reicht's mir endgültig. Der Vater rennt aus dem Haus, knallt die Tür zu, steigt in sein Auto und fährt los. Er ist wütend, weil Anja nie rechtzeitig fertig wird und jeder Tag mit Hetze beginnt. Es ist zwar nicht weit bis zum Büro, aber jetzt muss er sich doch beeilen. Ausgerechnet heute schleichen die Autos. Nun fahr doch zu. So ein Rindvieh. Einen dicken Mercedes fahren und den ganzen Verkehr aufhalten. Es ist grün, Mensch. Erschöpft und gereizt kommt er gerade noch pünktlich im Büro an. Guten Morgen allerseits. Ist der Chef schon da? Ach, Fräulein Meier, geben Sie mir doch gleich mal die Akte Müller rüber, ja? Als er in seinem Bürozimmer sitzt, atmet er erst einmal tief durch und freut sich, dass er jetzt endlich Ruhe hat. Er nimmt sich die Akte Müller vor und muss sich schon wieder ärgern, weil Müller die letzte Lieferung noch nicht bezahlt hat. Noch mehr aber ärgert er sich darüber, dass er sich nicht richtig auf die Arbeit konzentrieren kann und immer wieder an Anja denken muss. Inzwischen tut sie ihm doch leid, so ganz allein zu Hause. Was sie jetzt wohl macht? Aber er wollte ja gar nicht an Anja, sondern an Müller denken. Und er beschließt, dem eine saftige Mahnung zu schicken. Diese Unzuverlässigkeit kann er wirklich nicht durchgehen lassen. Als er die Sirene hört, fallen ihm die vielen Autounfälle unten an der Ecke ein. Sicher hat es da wieder gebumst. Wenn aber Anja die Streichhölzer in der Schublade gefunden hat und damit spielt. Oder wenn sie auf einen Stuhl gestiegen ist und sich aus dem Fenster beugt. Der Vater rennt so schnell er kann aus dem Büro raus auf die Straße. Taxi! Taxi! In der Zwischenzeit hat Anja wirklich etwas in der Schublade gefunden. Nicht die Streichhölzer, nee, den Würfelzucker. Die eine Hälfte davon hat sie aufgegessen, die andere Hälfte ordentlich wieder zurückgelegt. Und sie ist auch auf einen Stuhl gestiegen. Aber nur, um das dicke Tierlexikon aus dem Bücherregal des Vaters zu holen. Damit hat sie sich dann gemütlich auf den Teppich gesetzt und die Bilder angesehen. Manche waren ziemlich langweilig, so eintönig grau. Die hat sie mit ihren Farbstiften angemalt. Jetzt sehen sie viel schöner aus. Und dann ist plötzlich der Vater angekommen, ganz aufgeregt und außer Atem. Als er sieht, dass Anja ganz zufrieden spielt, ist er zuerst ganz erleichtert. Dann aber auch empört, sogar ein bisschen beleidigt. Nimmt sie denn seine strengen Worte, seine Drohungen überhaupt nicht ernst? Wenn du den Kakao nicht austrinkst, dann gehst du sofort ins Bett. Du musst schließlich vor der Schule etwas Warmes in den Bauch bekommen. Wenn du die Suppe nicht aufisst, dann gibt's schlechtes Wetter. Nimm den Finger aus der Nase. Wenn du weiter in der Nase bohrst, dann bricht dir noch der Finger ab. Der Nächste, bitte. Frau Schulze, gehen Sie doch bitte mit Ihrer Tochter schon ins Sprechzimmer. Ja, Herr Schmidt, Sie kommen mit Ihrem Kind auch gleich dran. Sie sehen ja, wie voll es hier ist. Praxis Dr. Lehmann? Ja, der Herr Doktor ist Kinderarzt. Wie bitte? Sprechen Sie bitte etwas lauter, ich kann Sie schlecht verstehen. Ein Notfall. Ihr Sohn hat große Schmerzen. Was ist denn passiert? Was hat er denn? Einen gebrochenen Finger? Der Zeigefinger ist gebrochen. Also wirklich. Na ja, kommen Sie mit dem Finger, mit dem Kleinen am besten hier in die Praxis. Machen Sie sich keine Sorgen, der Herr Doktor hat auf dem Gebiet sehr viel Erfahrung. Sie werden allerdings eine Weile hier warten müssen. Es tut mir leid, aber es geht wirklich nicht anders. Ich verstehe Sie, ja, aber schneller geht's nicht. Hier sitzen schon 28 andere Kinder mit gebrochenem Finger. Wiedersehen. Der nächste Finger, bitte. Während 28 Kinder mit gebrochenem Finger beim Kinderarzt sitzen und warten, arbeitet Willi konzentriert am Wecker. So einfach ist es nicht, denn die Schrauben sitzen ziemlich fest. Als er sich gerade mit ihnen abmüht, öffnet sich die Tür. Oh je, denkt er, das ist sicher die Mutter und sagt wieder mal, Willi, wenn du dich nicht endlich besser benimmst, dann holt dich der schwarze Mann, dann beißt dich der große Hund. Er guckt von seiner Arbeit auf und sieht, es ist gar nicht die Mutter. Der schwarze Mann und der große Hund kamen herein. Die beiden sahen ganz anders aus, als Willi gedacht hatte. Sie waren uralt und ziemlich schäbig. Der große Hund war dick, hatte kurze Beine, breite Hängeohren und fast keine Haare. Zwischen den wenigen grauen Locken schaute überall rosa Haut hervor. Aus seinem zahnlosen Maul hing eine feuchte rosa Zunge. Seine Augen waren wasserblau. Der schwarze Mann war nicht größer als einen halben Meter. Er hatte schneeweiße Haare und ein Gesicht voller Runzeln. Sein magerer Körper steckte in einem schwarzen, altmodischen Samtanzug. Der große Hund legte sich neben Willi auf den Boden. Der schwarze Mann schaute auf den Willi und auf den Wecker und schüttelte den Kopf und sagte, ohne Schraubenzieher wirst du da nicht weiterkommen. Der schwarze Mann zog einen Schraubenzieher aus der Hosentasche und gab ihn dem Willi. Der Willi konnte mit dem Schraubenzieher nicht recht umgehen. Immer wieder rutschte der Schraubenzieher aus dem Schraubenschlitz. Der schwarze Mann plagte sich eine Stunde lang mit dem Willi und dem Wecker herum. Dann war der Wecker zerlegt. Der große Hund grunzte zufrieden. Plötzlich hörten sie die Mutter kommen. Der schwarze Mann und der große Hund krochen unter Willis Bett. Willi saß allein mit dem zerlegten Wecker auf dem Fußboden, als die Mutter ins Zimmer kam. Während die Mutter die Weckerräder und die Weckerschrauben aufsammelte, schimpfte sie fürchterlich. Willi, gleich wird dich der schwarze Mann holen. Und Willi, gleich wird der große Hund kommen und dich beißen. Aber das machte dem Willi nichts aus, denn er wusste ja jetzt, wer die beiden waren. Der schwarze Mann und der große Hund blieben beim Willi. Am Tag spielten sie mit Willi, in der Nacht schliefen sie bei Willi im Bett. Sprüche zum Angstmachen, eine Sendung von Christiane von der Gröben aus der Reihe Literatur für die Grundschule. Die Redaktion dieser Reihe hatte Dietrich Schilling. Am kommenden Freitag, wieder um 15.05 Uhr, geht es dann noch einmal um einen Text von Christine Nöstlinger. Rainer Rickleffs vom Staatstheater Oldenburg liest ein Kapitel aus dem Buch Neues vom Franz.